Erste einige führende Männer aus Israel kamen zu mir und setzten sich vor mich hin, um eine Nachricht von Gott zu hören. Zweiter in diesem Moment sprach der Herr zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für diese Männer. Dritter Menschensohn, diese Männer lieben ihre Götzen im Herzen, obwohl diese Götzen sie immer wieder zur Sünde verführen. Vierter, deshalb sollst du ihnen sagen, dass der Herr jeden bestrafen wird, der Götzen anbetet und trotzdem einen Propheten befragt. Fünfter, Gott möchte die Herzen der Israeliten wieder erreichen, weil sie sich durch ihren Götzendienst völlig von ihm entfernt haben. Sechster, sagt dem Volk Israel, dass sie umkehren und ihre Götzen sowie alle ihre abscheulichen Taten endlich hinter sich lassen sollen. Siebter, wenn ein Israelit oder ein Fremder sich von mir trennt und Götzen anbetet, werde ich ihm persönlich antworten, falls er mich befragt. Achter, ich werde mich gegen diesen Menschen stellen und ihn aus meinem Volk entfernen, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Neunten, falls ein Prophet eine falsche Antwort gibt, dann habe ich diesen Propheten verführt, und ich werde ihn für seine Schuld bestrafen. Zehnter, sowohl derjenige, der die falsche Frage stellt, als auch der Prophet werden die gleiche Verantwortung für ihre Schuld tragen. Elfter, dies geschieht, damit das Volk Israel nicht mehr vom rechten Weg abirrt, sondern heilig lebt und wirklich mein Volk bleibt. Zwölfter, danach sprach der Herr erneut zu mir und gab mir eine weitere Botschaft über die Gerechtigkeit. Dreizehnter Menschensohn, wenn ein Land mir gegenüber untreu wird, werde ich die Nahrungsvorräte vernichten und eine schwere Hungersnot schicken. Vierzehnter, selbst wenn die drei gerechten Männer Noah, Daniel und Hiob dort lebten, könnten sie durch ihre Gerechtigkeit nur ihr eigenes Leben retten. Fünfzehnter, wenn ich wilde Tiere durch das Land schicken würde, die alles verwüsten, sodass niemand mehr dort sicher wandern kann. Sechzehnter, dann könnten diese drei Männer weder ihre Söhne noch ihre Töchter retten, sondern nur sie allein würden am Leben bleiben. Siebzehnter, oder wenn ich den Krieg in das Land bringen würde, damit das Schwert alle Menschen und Tiere dort vernichtet. Achtzehnter, dann könnten diese drei Männer auch in diesem Fall niemanden außer sich selbst retten, obwohl sie sehr gerecht sind. 19. Wenn ich eine tödliche Krankheit über das Land schicken würde, um meinen Zorn zu zeigen und das Leben dort zu beenden, 20. dann könnten Noah, Daniel und Hiob weder Sohn noch Tochter befreien, sondern nur ihr eigenes Leben durch ihre Treue bewahren. 21. Der Herr sagt, dass er vier schlimme Strafen gegen Jerusalem senden wird, Krieg, Hunger, wilde Tiere und schwere Krankheiten. 22. Trotzdem wird ein kleiner Teil des Volkes überleben und zu euch kommen, damit ihr ihr Verhalten und ihre Taten sehen könnt. 23. Wenn ihr seht, wie sie leben, werdet ihr erkennen, dass ich Jerusalem nicht ohne einen wichtigen Grund so hart bestraft habe.